Zu welchen Göttern betest du? Ich bete zu den vier Winden. Und du? Zu Krom. Ich bete nicht oft zu ihm. Er hört nicht zu. Wozu brauchst du ihn dann? Als dein Gott zu nichts taugt, habe ich gewusst. Er ist ein starker Gott. Nach meinem Tod stehe ich vor ihm. Und er wird mich fragen, kennst du das Geheimnis des Stahls? Wenn ich dann keine Antwort weiß, lässt er mich hinauswerfen und lacht über mich. So ist Krom. Ein Herrscher, groß und mächtig.